ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Hallo. Uns durch die besten Produktionen aus 100 Jahren Hörspielgeschichte hören, das machen wir im Rahmen des Jubiläumspodcasts 100 aus 100. Und wir, das sind Jörg Albrecht und Nora Gomringer. Genau das Gegenteil von dem, was wir hier machen im Radio, betitelt das nächste Stück. Ja, es heißt Ruhe 1 und ist ein Stück aus der jüngeren Zeit, wenn wir jetzt 100 Jahre zurückblicken, nämlich aus dem Jahr 2008. Mhm. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks, und konzipiert und realisiert hat es Paul Plamper, der auch vom Theater kommt, aber jetzt eben schon lange Hörspiele macht. Und es ist für mich das Stück im Podcast bisher, was eigentlich so nah am Alltag ist wie kaum ein anderes, weil es eigentlich einen Trick macht. Es wirft uns in eine Situation, und zwar in ein Ereignis. Menschen sitzen in einem Café vor dem Fenster. Ja, entsteht ein Kampf zwischen einem Mann und einer Frau, also ein physischer Kampf. Und das Stück besteht im Grunde dann daraus, dass wir in die Gespräche der Menschen in diesem Café hineinhorchen nacheinander. Also das Karussell dreht sich quasi. Genau, und wir hören immer wieder. Wir hören immer wieder dasselbe. Das Gleiche, muss man sagen. Wir hören eigentlich immer das Gleiche, aber teilweise auch dasselbe, nur eben aus unterschiedlichen Perspektiven. Also es ist eigentlich ein Raum, ein multidimensionaler Raum, in den wir hineinhören. Wir hören wirklich an die verschiedenen Stellen dieses Raums und hören dieselben Minuten, nur an verschiedenen Flecken im Grunde und in verschiedenen Konstellationen. Es ist ein Stück, das einen furchtbar ertappt fühlen lässt. Es gibt einfach Haltungen und jeder denkt natürlich, nein, also ich würde eingreifen. Ja. Ne? Da sieht man sowas und ich tue irgendwas. Und dann muss man ja auch eingreifen. Auch diese Stimmen gibt es, und trotzdem ist ja der Moment vorbei. Ja. Und dann gibt es die Diskussion darüber, ja, wieso hast du denn nicht? Und hättest du nicht sollen? Und natürlich. Und 2008 war vielleicht auch das Handy noch gar nicht so nah an einem direkt. Ja. Aber jetzt, wahrscheinlich gäbe es als nächsten Tisch, den man noch da hinzufügen müsste, den, der die Kamera draufhält und eben das Ganze filmt und dann sagt, oh, wo tue ich das einstellen, wie viele Klicks gibt es? Ja, oder schon live geht direkt damit. Ja. Genau. Ja, genau, das ist die Frage, ne? Nach Verantwortung. Aber es spiegeln sich ja auch immer die Geschichten und die Verhältnisse der Menschen, denen wir dazuhören. Ja, eine große Milieustudie, verschiedene Kleinmilieus. Und interessant, wie dann die Ruhe das Verbindende wird, weil alles ist extrem individualisiert. Die einzelnen Tische sind quasi wie Individuen und individuelle Inseln zu sehen. Und auf einmal hat man aber Ruhe. Dieser Moment der Ruhe, ganz kurz. Ne? Und da wird die Ruhe dann politisch. Ja. Die Ruhe, also, das Politikum da drin auch. Um mal so Beispiele zu geben, das fand ich ganz schön, diese drei Frauen, die vom Kampfsport kommen, also irgendwie, das ist ihr Hobby und sie unterhalten sich, und dann passiert aber diese Kampfszene und dann ist natürlich sofort die Frage, was das auch heißt, sich als Frau dann in so einem gewalttätigen Übergriff zu verhalten oder eben auch gar nicht verhalten zu können. Ein älteres Ehepaar diskutiert auch darüber, ja, dass es in der Nachbarschaft ja auch mal sowas gab und wie sich da zu verhalten ist, und auch eine Familie diskutiert drüber, also auch Jugendliche. Also es sind wirklich ganz unterschiedliche Gruppen der Gesellschaft. Und dieses Spulen, was du gerade schon angesprochen hast, fand ich wirklich ein ganz schönes. Also es spult dann immer zurück. Aber gleichzeitig haben wir auch das Gefühl, dass der Raum so morpht oder wir in dem Raum rummorphen, weil wir eine andere Perspektive wieder einnehmen. Also ich fand eigentlich eindrücklich, wie die Zeit sich abbildet, aber der Raum auch wirklich nicht nur im Hören, sondern ja, der hat fast so was Haptisches, finde ich. Ne? Also, das ist toll, das stimmt. Das, also ich bin sicher, wenn man das hört, oder jetzt noch mein zweites Mal vielleicht, dass das ein Raumgeräusch ist. Das ist clever, das habe ich nicht so gedacht, weil ich hatte wirklich, wird zurückgespult, aber wir kommen ja bei jemand anderem hin. Wir rotieren im Grunde weiter. Genau, das ist sehr gut. Ja. Und, berühmte Stimmen. Ja, sehr, sehr bekannte. Also Irm Hermann, Matthias Matschke. Toll, Bastian Pastewka, der gar nicht hochgepitcht und gar nicht wild ist, sondern ganz normal. Und trotzdem erkennt man ihn. Ist auch interessant, wie das Idiosynkratische bestimmter Stimmen total da ist. Ja. Und was ich noch ganz schön finde, ist nur so ein Schmankerl, aber oft werden ja der Hörspieltitel und die Autorin oder der Autor am Anfang so ganz pompös ausgestellt oder am Ende in den Credits. Und hier ist das so im Vorbeigehen am Anfang, nämlich auch als Teil des Raums. Ja. Also man überhört es fast, aber es wird so im Vorbeigehen mitgeteilt, dass das Ruhe 1 von Paul Plamper ist. Und das ist so für mich der ganze Gestus des Stückes. Es ist eigentlich so ganz leicht, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwer zu machen. Mhm. Deswegen habe ich auch großen Respekt vor dem Stück und ja, ich kann es nur allen Hörenden sehr ans Herz legen, das jetzt mal mitzumachen und zu gucken, was dieser Effekt des Bystanding quasi, oh, es passiert was, wie verhalte ich mich, was der mit uns macht. Ton ab. Reingehen, ob wir schon da sind, kann jetzt einfach nicht so lange mit dir. Was? Ja, aber wir können auch morgen telefonieren, weiß nicht, um 8 oder so, wenn wir dann Ruhe 1 an dem Spiel von Paul Pamper reden. Wie alle schockiert gucken. Hast du das voll gemerkt? Was ist das? Scheiße. Guck mal ihre Gesichtsmimik. Luki, komm, wir gucken noch mal in die Karte. Die klopfen sich. Ja, und das ist aber nicht lustig, Luki. Nimm mal auf. Der muss sie kennen. Der muss sie, der würde die so nicht so anpacken. Schau doch mal, was der mit dir macht. Hallo. Hallo. Wirklich nicht in der Öffentlichkeit. Also. Was? Wollen wir auch doch die verwandtschaftlichen Beziehungen, wollen wir doch auch mal pflegen wieder nach so langer Zeit. So wenig Zeit haben wir uns ja auch nicht gesehen. Naja, also. So, was willst du denn haben? Schauen wir mal, was die überhaupt haben hier. Das ist eigentlich ganz gut hier. Also ich würde gerne Eis essen. Ist wahr? Muss ich sagen. Ja, ja. Vor allem, wenn ich schon mal in der Stadt bin, dann könnt ihr ja so einen Bananensplit essen. Ja. Ja, das wäre doch gut. Was. Ja, gut. Ach, ja. Weißt du was? Ich nehme auch eins. Nehmen wir zwei. Ja. Und ich denke, dass du sicher auch einen Cappuccino trinkst. Das tue ich auch. Gell? Ja. Ja. Kannst dich noch dran erinnern? Was treiben denn da? Die klopfen sich. Ja, und das ist aber nicht lustig. Schau doch mal, was der mit dir macht. Lass sie doch, das Hallo. Muss uns ja nicht interessieren. Hallo. Also, komm, bleib sitzen. Wir gehen jetzt dahin und machen was. Inge, bleib bitte sitzen. Kannst du. Also, wenn du nicht gehst, gehe ich. Das ist ja... Die zwei einzigen Frauen hier im Lokal sollen aufstehen, da dazwischen gehen? Ja, warum denn nicht? Guck mal, da ist er jetzt schon weg. Schon vorbei. Das war für ganz schön. Wir hätten der Frau doch helfen können. Ein Teufel hättest du da helfen können. Nichts kannst du da helfen. Man kann auch dazwischen gehen und was tun. Und das hätten wir machen sollen. Ja, und was dann hat er so 5 Minuten später verprügelt er sie umso mehr an der anderen Ecke. Das ist doch ein Klassiker, verstehst du? Also das ist nicht in Ordnung. Ja, da musst du dich dran gewöhnen. Das ist nicht in Ordnung. Bist. Mein Gott. Man gewöhnt sich nicht an Gewalt. Ich kann mich an Gewalt nicht gewöhnen. Auf der ganzen Welt ist Gewalt. Und ich kann nur immer das sehen, was sich vor meinen Augen abspielt, ja, und nicht, was in Honolulu ist. Das interessiert mich nicht. Ja, misch dich halt auch da nicht ein. Da mischen sich auch alle ein und es ist auch nicht gut. Erst kommen die humanitären Hilfen und dann kommen die Bomben. Und jetzt lassen wir das alles mal schön. Das ist ganz was anderes. Das ist genau dasselbe. Man muss immer da handeln, wo man ist. Da ist Handlung. Du bist hier im Café und die sind da draußen auf der Straße. Also, aber wir haben es doch gesehen. Ja, es ist ja schon wieder vorbei. Flupp, ist es wieder vorbei. Und in 10 Minuten kommt was Neues, da kannst du dich dann da einmischen. Also, das siehst du hier außerdem täglich in der Stadt. Wenn ich mich da jedes Mal einmischen würde, dann hätte ich überhaupt für gar nichts mehr Zeit. Guck mal, ich fahre los, morgens mit der U-Bahn, da geht's schon los. Wer alles Geld haben will, wer alles Hilfe braucht, welche eine einzige Sozial... Das habe ich auch erlebt heute. Ja, als ich herkam, sage ich dir, da sind die mit diesen sogenannten obdachlosen Zeitungen. Genau. Ja. Du, ich sag's dir, die haben mich mindestens dreimal angesprochen. Na, siehst du. Und wollten das verkaufen. Und da war eine lustige Sache, das möchte ich dir schnell erzählen. Da war einer, also der war wirklich nicht unsympathisch, aber der hatte einen ganz süßen Hund, ja. Und der hatte diese obdachlosen Zeitung und der ist mit in der Schnauze, oder? In der Schnauze ja, rumgegangen und das fand ich so süß. Naja. Dem habe ich natürlich auch was gegeben. Na, weil du? Das, da bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich dann so einen Hund sehe, so einen Lieben da. Naja, aber weißt du, so geht es dann von morgens bis abends. Der eine lässt sich das einfallen, der andere lässt sich das einfallen und dann bin ich am Abend pleite und so musst du halt ab. Man muss unterscheiden. Ja, ja, du kannst es nicht. Können wir mal Ihre Karte haben? Vielleicht? Einen kleinen Moment, wir schauen doch selber gerade. Der Kellner kommt ja auch noch bei Ihnen vorbei. Ja, der hört uns irgendwie leider nicht. Bisschen Geduld wäre auch ganz gut vielleicht. Nicht aufregen, ganz geschminkt ist. Ja, wenn sie es schön findet. Wie nennt man die Gruft ist oder was? Ja, ja. Leute gibt's. Das klappt. Entschuldigung, Herr Ober. Herr Ober. Der guckt noch nicht. Der hat mich voll ignoriert. Ein kleiner, arroganter Pinguin. Halt einfach ein Euro hoch, dann kommt er vielleicht. Euro hochhalten. Ich weiß nicht. So assig kann man doch gar nicht sein, oder? Pinguin! Ja, der einzig Assi ist ja hier der Ober, oder? Das ist ja der Ober-Assi. Ja. Der Ober, hast du verstanden? Ober-Assi. Warte. Guck mal. Oh. Wie alle schockiert gucken, ey. Guck mal ihre Gesichtsmimik. Richtig peinlich, Mann. Wenn wir ins Internet stellen, wenn wir berühmt mit, man, ganz ehrlich. Nimm mal auf. Ja, genau, dann stellen wir es bei YouTube. Ja, auf jeden. Ey, die sehen so asozial aus, voll Hartz IV. Hallo. Aber und das ist Hartz IV, Mann. Und das ist es. Achso. Sie wehrt sich auch gar nicht, oder? Ja, selber schon. Ja, er ist sogar kleiner als sie und irgendwie, ich würde ihm echt mal in die Fresse schlagen, aber sie. Ja, die lässt ist echt irgendwie ihre eigene Schuld, finde ich. Ja. Naja, auf Vitoro tut sie mir trotzdem ein bisschen leid. Mir überhaupt nicht, selber schuld. Na echt, so, weil sich nicht wehren kann. Ja. Ja. So nur ein Typ. Oh, jetzt weg, scheiße, langweilig. Langweilig. Das machen die jeden Tag. Die stellen sich hier immer hin und wollen danach noch Geld haben. So, wir sind arm, gib uns einen Euro oder so. Wir kloppen uns aus Verzweiflung, ja. Ich wette mit dir. Ja, gleich. Uiuiui. Wer weiß, wo du wieder bei der Frau hingeguckt hast. Aber die sah noch nicht mal gut aus. Wir haben drauf gewartet. Hoffentlich fällt sie und ihr Rock rutscht hoch. Deswegen hat sie sich auch nicht gewehrt, weil sie gesehen hat, Antonio guckt ihr so zu, weißt du? Ich stehe nicht so auf Erotik mit Gewalt. Oh. Naja. Ey, jetzt aber mal ganz ehrlich, ja. Frauen schlägt man einfach nicht, das sehe ich oder? Auch so, ganz klar. Das ist mal von euch hören. Ja, Frauen oder? Schlägt man ey, damit, einfach damit nicht. Damit punktet ihr auch nicht, Leute. Aber ich habe das noch nie gemacht, noch nie. Natürlich. Wenn ein Typ so kommen würde und dich irgendwie anfassen oder schlagen würde, also ich wäre zur Hälfte, ich würde natürlich helfen. Ich wäre der Erste, schlagen. Der da wäre. Das ist ja also Ehrensache so. Wir beide fighten, dann machen wir Kopf oder Zahl, wer sie kriegt. Ja. Hey. Typ ist weg. Nein, aber nein. Wenn ich nicht bekomme, egal, da hinten sind nur drei Lesben. Stehst ja. drauf, wa? Hast du die gesehen? Ja, aber das Mädchen mit keinem Haar auf dem Kopf. Hast du die gesehen? Aber das sind nicht so sexy Lesben, sondern so Kampflesben ja, mit Stachelfrisur und abrasierten Haaren, Leute. Echt, wenn dich jemand irgendwie zum Beispiel von diesen Kampflesben, würde dich einer von denen anfassen, ich würde dich echt verteidigen. Das würde echt nicht gehen. Das glaube ich dir sogar, Alter. Wie lange kennt ihr euch schon? Und wie, oh, schon immer. Schon immer. Seit Babybetten, ihr wart doch gemeinsam in einem Brutkasten. Seit wir denken können. Also vor einem Jahr, oder? Ja, genau sowas wollte ich auch gerade bringen. Da war nicht so. Da war nicht so. Aber da drüben die alte Frau. Ey, vielleicht gibt die uns ja eine Karte. Können wir mal ihre Karte haben? Vielleicht... Kleinen Moment, wir schauen doch selber gerade. Der Kellner kommt ja auch noch bei Ihnen vorbei. Ja, der hört uns irgendwie leider nicht. Ein bisschen Geduld wäre auch ganz gut vielleicht. Spieße dann, ey. Die Bieren, oh, ey. Alten, wir wollen auch mal. Alten. Verstehe nicht, die waren doch auch mal jung, aber trotzdem immer. Wir wollen immer, dass die Jugendlichen höflich sind und selbst nicht. Ja. Ich glaube, die hat ihre dritten verschluckt. Ich schwöre dir, wir hätten hier niemals hingehen sollen, ey. Trotzdem, können wir noch ein bisschen sitzen bleiben und ein bisschen nix machen. Bisschen nix machen. Bisschen chillen. Habt ihr heute irgendwie Wurftechniken gemacht oder was? Nee, Flugrolle. Wir können das doch nochmal durchgehen, oder? Dann habe ich jetzt eine Flugrolle auf dem Asphalt. Nein, die Theorie. Ich habe vor der Praxis habe ich keine Angst. Ich habe nur Angst vor dieser Theorie, diese ganzen Namen. Und oh. Das sind nur 20 Begriffe, die man sich merken muss. Die liest du dir einmal durch, noch abends, bevor du ins Bett gehst und dann weißt du es. Ich muss meinen Anzug nochmal waschen. Das muss total picobello sein. Und der ist ganz grau mittlerweile, mein Anzug. Was, wie macht ihr das eigentlich? Machst du da was rein, wenn du das wäschst und kochst? Also ist ich bringe ihn immer in die Reinigung. Ja. In die Reinigung? Dann kommt er wirklich blütenweiß wieder. Ja. Weißt du, was ich meine? Meiner ist so grau geworden. Ja, ja. Und vor allen Dingen, kennt ihr das, wenn man mit so jemandem kämpfen muss, wo der Anzug muss? Was war das? Wie alle schockiert gucken. Ui, ui. Oh, es tut mir immer so leid, sowas. Ich kann da gar nicht hingucken. Oh, ist der brutal. Die klopfen sich. Man versteht es nicht, welche magische Kraft bindet die Leute, ja, damit sie sowas über sich ergehen lassen, Tag für Tag. Liebe, Liebe, Liebe, Liebe. Die tut mir leid, aber die ist auch so doof gleichzeitig. Also, aua, oh, und nee. Macht nichts. Die keift nur. Rührt sich einfach nicht. Rührt sich von dem Kerl zu trennen. Ja. Wird mir total schlecht von. Ich ziehe das an. Immer wo ich auftauche, fängt das... Guck mal, Samstag hast du schon deinen grünen Gurt. Dann kommt braun, dann kommt schwarz. Ist weg. Ah nee, der hat sich jetzt irgendwie weggezogen. Ne? Oh, jetzt kommt der Krankenwagen, hörst du? Oder? War das der Krankenwagen? Ach, das glaube ich nicht. Die hören ja dann schon immer noch rechtzeitig auf vorher. So kurz bevor es ganz brenzlig wird, hören sie dann auf. Ja. Um sich es am nächsten Tag wiederzugeben. Weißt du noch mit Kai, was ich an ihm rangegangen bin? Ich wäre dem auf der Brücke hinterhergesprungen. Ich war so in den verwurstelt, ich darf mich gar nicht mehr dran zurückerinnern. Mir wird ganz schlecht. Boah, war das ein gordischer Knoten. Kannst du dich erinnern, wie oft ich dir gesagt habe, lass mal endlich ab von dem Typ. Der tut dir nicht gut. Ja, aber der Groschen muss bei einem selber fallen. Das kannst du nicht von außen machen. Ich glaube, du brauchst Leidensdruck. Und wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann... 100 Mal habe ich gedacht, okay, jetzt hat es geschnallt. Aber ich hatte auch so Angst, dass ich alleine bin. Ja, eine echte Abhängigkeit da. Ich habe immer überlegt, wie es dem geht. Ich habe nicht einmal überlegt, wie es mir geht. Mir ging es nämlich, ich weiß gar nicht, ging es mir gut? Manchmal ging es mir wirklich gut und ich war traurig, weil ich wusste, dem geht's nicht gut. Ich meine, das ist doch echt krank im Kopf, oder? Na, guck mal, diese Frau da draußen auf der Straße, ne? Die ist wahrscheinlich noch gar nicht so weit, dass die überhaupt auf die Idee kommt zu gehen oder mal ein eigener Mensch zu sein, ja. Nee, die steht vor einer Mauer. Die sieht ja auch nichts mehr um sich rum. Ja, die sieht nur ihren Mann. Ja. Verkeilt und sah nicht gut aus. Der sah nicht gut aus. Wenn sie mal gerade kein blaues Auge hat, dann sieht sie ihn. Ja, aber das ist doch auch lustig, wenn man dann zum Beispiel, wenn ich Kai jetzt sehe, denke ich, was ist denn eigentlich in mich gefahren? Eine echte Abhängigkeit. Ich meine schon tiefe psychische Abhängigkeit, ne? Das war wirklich eins der größten Sachen, die ich in den letzten 5 Jahren geschafft habe, dass ich von dem Typen weg bin. Und als zweites gleich das Rauchen. Zweitgrößte Sache. Hast du auch geschafft? Die mir jetzt bevorsteht. Und deshalb schaffe ich auch die Prüfung am Samstag, obwohl ich nicht da war heute. Ich sag dir, das war so anstrengend heute. Ich bin total vertrocknet. Hallo. Die sind hier so langsam, ne? Das ist das Einzige, was mich ärgert. Und die haben nur eine Bedienung. Guckst dir an, für so viele Leute. Die sparen, wo sie können. Ich bin ja auch Prösterchen. Da drüben sitzen auch noch 3 große Expertinnen in Sachen, was tun wir eigentlich in diesem Leben. Ja, du. Oder? Die haben auch 30 Mal zu oft Sex in the City geguckt, ja, und die Golden Girls verinnerlicht. Die eine hat sich jetzt eine Staffelei gekauft mit bunten Farben, hat sie sich schenken lassen. Jetzt habe ich die Farben ja 3 Wochen nicht angerührt, aber dann habe ich nicht aufgehört. Aber die hat was machen lassen, oder? Ja, klar. Was hat die wohl machen lassen? Ja, ja. Die Augen, ne? Nee, die Nase. Nee. Das ist eine von den Mädels, die sich so Teile der Wangenpartie hinter das Ohr zusammenbrezeln lassen. Fetten Knoten hinterm Ohr, damit man nichts vergisst. Genau. Und jede Woche einmal nachziehen. Genau. Die 3 Gesichtsbaracken singen für sie. Warte mal ganz kurz. Roman, ja ey. Ich habe dir 3-mal aufs Band gesprungen, du hast überhaupt nicht reagiert. Ja, ich schicke dir eine E-Mail, weil ich mit dir sprechen will. Jetzt wird's echt, ja, entschuldige mal. Nein, also, wir wollen heute Abend unbedingt ins Workstation. Und die Steffi hat gesagt, sie kann mich da nicht reinbringen. Und ich bin auch total genervt von, ich stehe hier an der Türe rum und versuche, ja, deswegen, hier guten mit Tag. Den Beinen im Bauch stehen. Ich will an der Schlange vorbeilatschen und reinlaufen. Und deswegen hat die gesagt, ich soll dich nochmal anrufen, deswegen, dass du mich als Toni. Ja, das ist sehr gut, das ist schön. Habt ihr denn Spaß gehabt? Der Sven soll einfach unbedingt mitkommen, das ist das Problem. Weil sag mir nur schnell, wie es gelaufen vorstellen will und der ist ja, im Workstation. Was hat er gesagt? Das ist ja eine gute Idee. Ja, sicher. Okay, das habe ich. Warte mal kurz. Warte mal. Wie hast du das vorher gemerkt? Ja. Ich kann gerade nicht so laut sprechen, das ist so ein bisschen. Totaler Pogo hier vor der Kneipe. Ja, und das ist aber nicht lustig. Nein. Nee, ich bin noch dran, ich bin noch dran. Sag mir jetzt mal, was er gesagt hat. Sag das bitte nochmal. Das ist ganz toll, vielen Dank. Müssen wir zu einer bestimmten Uhrzeit da sein oder meinst du einfach zwischen 9 und 11? Boah, jetzt echt, ey. Nee, ich bin da, ich höre dir zu. Sag mal weiter, mach mal weiter. Nee, ich war gerade abgelenkt, das war ein bisschen. Okay. Nee, du kommst nicht mit. Nee, ist klar. Gut, dann muss das halt kapieren. Wir sagen zwischen 9 und 11, richtig immer aus. Okay. Du hörst den gerade. Ja, der sitzt hier neben mir und telefoniert. Okay, bis dann, tschüss. Okay. Alles klar, bis dann. Ja, genau, schönen Gruß. Also sage ich ihm. Nee, ist klar. Okay, ciao. Du. Das war ja krass. Was war jetzt los, bitte, oder? Klassiker. War totaler Junkie-Fetz da draußen. Wow. Ich hab's auch gar nicht richtig verstanden. Also bei so Typen denkst du halt immer, wer holt die von ihrem Stoff weg? Ja, also. Wer macht das? Ist ja völlig klar. Ja. Und da muss man auch, finde ich, sich nicht einmischen, weil das spielt sich ja total unter denen ab. Du kriegst sie da gar nicht raus. Weißt du, die wachsen ja, sobald die so Drogen nehmen und sowas, wachsen ihnen ja 2 Köpfe. Ja. Ja? Der eine ist, der andere ist gut, der andere ist böse, da weißt du dann gar nicht mehr, wen du ansprichst, wenn du vor denen stehst. Einen kriegst höchstens noch eine AIDS-Nadel reingerammt. Nee, das ist doch völlig. Die bleiben doch unter sich mit ihren Problemen. Da muss man, finde ich, jetzt echt nicht so einen Aufstand machen. Ja. Die Alten, die haben ja auch währenddessen irgendwie bestellt, ne? Ja, klar. Die haben gesagt, Kellner, noch einen Käsekuchen und räumen Sie bitte den Junkie ab. Naja. Aber trinken wir noch einen. Soll nicht so spät werden heute Abend. Also ich kann nicht so spät, wollen wir es mal so sagen. Du kannst natürlich machen, was du willst. Aber ja, ich werde ein bisschen die Puppen so da durchfeiern, ne, nach so einem Tag. Ja, ey, und man kann auch nicht irgendwie fünfmal die Woche, oder? Das ist doch auch irgendwie, nee, das muss man auch nicht mal in unserem Alter. Nein, verbissen wir uns da mal ganz schön früh. Prost. Prost auf dich. Du. Nein, auf dich. Das Pärchen da am Fenster, ey. Auch am Fenster? Völlig, ja, vorne da rechts am Fenster, die beiden ganz jungen. Ach so, wie süß. Vertieft in ihre kleinen Luftblasen. Die Idötzchen der Liebe. Das erste Gespräch über Verhütung vielleicht? Nee, darüber reden die noch nicht. Das können die noch gar nicht im Mund nehmen, das Wort, vor lauter Verklemmung, oder? Na. Sex haben die schon, aber drüber sprechen geht noch gar nicht. Ich meine, vielleicht hätte man einfach mal sich Mühe geben, so vielleicht aber wie am Anfang. Das habe ich doch auch. Das ja? Letztens waren wir doch auch frühstücken und das war doch alles so wie früher auch. Das war ja auch schön, aber. Ja, aber von Frühstücken wäre ich auch nicht glücklich. Weißt du noch, wann wir das letzte Mal Sex hatten? Weißt du noch, wann wir das letzte Mal versucht haben, Sex zu haben? Es ging nämlich von mir aus, weil ich mir irgendwie 3 Stunden lang Mühe gegeben habe, uns einen schönen Abend zu machen. Was ist denn ich da los da draußen? Weißt du, ich habe es schön gemacht zu Hause und du guckst mich an. Was ist denn da draußen? Da muss doch jetzt mal irgendwer raus. Jetzt kommt nicht ab. Genauso wie du mir da nicht zugehört hast und nur aus dem Raum gegangen bist, lenkst du jetzt ja hier auch nur ab. Ich bin noch aus dem Raum gegangen, weil ich konnte einfach nicht. Mir ging's beschissen an dem Abend. Ich konnte mich nicht auf dich einlassen. Ich meine, du willst doch auch nicht, dass wir Sex haben, um Sex zu haben. Das soll doch schön sein. Nee, ich will, sein, dass du mal was unternimmst, dass du irgendwie mal dich bewegst. Aus deiner Kaninchenstarre raus irgendwie. Kaninchenstarre, ich bin deswegen aus dem Raum gegangen, weil ich mein bevorstehendes Diplom, das hat mich so. Du, jetzt sieht man die gar nicht mehr da. Ja, und genau das passt dir wieder wahrscheinlich in den Kram, weißt du? Du hättest was machen können, aber jetzt sind sie gerade mal wieder weg. Jetzt ist der Moment vorbei. Und jetzt, anstatt dass du mal rechtzeitig irgendwie hallo, was tust, wo jetzt es irgendwie doch mal wichtig bitte ist, auf den Boden. Ich wäre doch da rausgegangen. Ich hätte das, wäre, aber ich muss ja hätte, immer. Hätte, wäre gewesen. Ja, Konjunktiv ist dein Lieblingsfall. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? Was soll das denn jetzt, Konjunktiv? Ich meine, gerade du bist diejenige, die mich in den Konjunktiv zwingt. Ich zwing dich zu überhaupt nichts. Jetzt auch gerade eben. Ich meine, ich muss mir das doch auch alles irgendwie anhören. Ach, diese Passivität, die kotzt mich so an. Wenn du es wirklich ernst meinen würdest, wärst du jetzt da rausgegangen und hättest der Frau vielleicht mal vor dem Mann geholfen. Aber du drückst lieber hier ein bisschen rum, weichst mir aus, weichst der Situation draußen aus, allem. Aber schlängelst dich dadurch. Ich wäre ja auch rausgegangen, aber dann schimpfst du mich wieder aus, dass ich nicht dir zugehört habe. Ich meine, weißt du, ich habe einfach nur weitergeredet, weil ich gedacht habe, du wirst ja schon nochmal irgendwann was machen. Aber nein, da passiert überhaupt nichts. Und rechtzeitig wärst du sowieso nicht rausgegangen, weil du dazu zu lange nachgedacht hättest. Ja, ich meine, du hast mir jetzt die ganze Zeit so Vorwürfe gemacht und du lässt mich ja nicht mal auch eine Sekunde Zeit, mal einen klaren Gedanken zu fassen. Jetzt bin ich bin schuld, oder was? Ja, ich hätte da schon das reagiert. Eben, nee, das ist eben unser Problem, weißt du? Du denkst nicht drüber nach, wie es mir geht. Ich denke vielleicht auch nicht manchmal nicht drüber nach, wie es dir geht, aber auch weil du ja schon genug drüber nachdenkst, wie es dir geht. Vielleicht lädst du uns zum Eis ein, Papa? Ja, klar. Wie ist es? Was willst du denn haben? Ich will schon ein anderes Bett. Oh, nee. Überleg doch mal, das ist doch dieses Riesending mit der ganzen Banane drauf. Und Schlafsahne ist da, glaube ich, auch dabei. Ich möchte aber ein anderes Bett. Und jetzt guckst du mal auf der Kinderkarte, was es als Kinderportionen gibt. Spaghetti-Eis habe ich gesehen. Nein, ich möchte ein Bananasplit. Ja, das ist ja verstanden worden, aber jetzt guck doch mal, ob es nicht was gibt, was. Hier, guck mal, Pumuckel-Eis sehe ich gerade. Ja, aber ich möchte kein Pumuckel-Eis. Weil die Kinder wissen auch gar nicht mehr, wer Pumuckel ist. Das ist das Problem. Wenn ihr euch eins. Was? Wie hast du das vorher gemerkt? Nee. Ich habe überhaupt nichts mitgekriegt. Scheiße. Luki, komm. Wir gucken noch mal in die Karte. Die klopfen sich. Ja, und das ist aber nicht Spaß. Lustig, Lukian. Ich möchte nicht, dass du da hinguckst. Komm, lass uns noch mal die Kinderkarte durchgehen. Lukian. Da gibt es, glaube ich, Bananasplit mit Schokosoße und mit Vanillesoße. Wo ist unser Handy? Such dir mal. Weiß ich nicht. Du kannst doch auch einfach 3 Kugeln so mit Streuseln und Sahne. Jetzt bin ich echt überfragt. Müssen wir. Ja, das wird immer okay. Schlimmer, ja. Halt mal bei mir hier mit der Aufmerksamkeit. Ich gehe da mal raus. Ich versuche da mal ein bisschen was. Ich gehe mal raus. Ich komme mit. Nee, du kommst nicht mit. Und lässt du das mal bitte. Die haben die Polizei gerufen. Raus, die jetzt da hinten doch haben Sinn. Die Polizei gerufen. Wer? Komm mit. Die zwei. Nein, Lukian, jetzt hör mal auf. Siehst du, was das auslöst jetzt bei ihm. Weg. Es ist. Jemand hat die Polizei gerufen und an der nächsten Straßenecke werden die. Hast du das gesehen, oder was? Dass die Polizei gerufen haben, habe ich gesehen, ja. Ach, Mist, ey. Lukian. Ah. Du hättest da nicht helfen können. Also nicht auf die Art, da hättest du dich nur selber gefährdet. Dann waren ja wir auch wissen genug auch gar Leute nicht, was draußen. Da los war, genau. Ja, komm. Aber du gehst bei sowas nicht hin. Okay. Nee, ich will mal ein richtiges Ja hören. Ja. Ne, und warum geht man da nicht nach? Weil man sich sonst selber wehtut. Ganz so, genau. So, genau. Richtig. So. Und was macht man in so einem Fall? Weil man natürlich helfen muss. Was ist das Richtige dann? Die Polizei rufen. Ganz genau. Ja, und das haben wir jetzt nicht gemacht, aber grundsätzlich. Nee, aber wir haben gesehen, dass die da drüben die Polizei wahrscheinlich gerufen. Wahrscheinlich die Polizei gerufen. Nee, nicht wahrscheinlich, ich habe das gesehen. Siehst du, er weiß das schon, du wärst da raus. Naja, das können wir ja mal dann anders besprechen. Weißt du, das ist ja eigentlich wie auf dem Schulhof, da kann dir ja so eine Situation auch passieren. Was machst du, wenn auf dem Schulhof die Großen zu euch auf einen kleinen Pausenhof rüberkommen und mit irgendjemand Streit anfangen? Ja, man soll die Lehrerin holen. Richtig. Ganz genau. Und die Lehrerin ist die Polizei. Weißt also du? Vergleichbar, ja? Man soll eben nicht selber dazwischen gehen, sondern man soll sich jemand suchen, der einem helfen kann. Oder das auch unter sich klären, wenn man kann. Das müsst ihr dann halt entscheiden. Was soll denn das heißen, unter sich klären? Ja, aber ich will ja wirklich... Nee, du redest ihm jetzt ein, dass er das unter sich klären kann. Soll er ja auch. So mutprobenartig oder was? Nein, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Nein, Mutproben bleibt, sind sowieso Quatsch. Das bleibt Quatsch. Aber bei ihm hängen. Dass nein, dass man das okay, überhaupt also unter Mutproben, sich selber Lukian, klären kann. Mutproben sind Quatsch, egal was du machst. Ob kannst du, irgendwo du dir vorstellen, was passiert wäre, wenn der Papa da rausgegangen wäre zu den beiden? Das ist wie eine Lass Mutprobe. Lass ihn antworten, ja. Bitte. Er hätte ihn einmal auf die Nase gehauen. Und dann? Wie viel waren da draußen? 2. Und wie viel ist Papa? 1. Und was ist mehr als 1? 2. Ganz genau. Und deshalb ist es richtig, dass Papa nicht da rausgegangen ist. Weil die in der Überzahl waren. Alles klar? Ja. Na, siehste. Ich muss sagen, ich finde gut, dass Papa sich entschieden hat, bei uns zu bleiben. Weil wir Papa lieb haben. Und der Papa uns, oder? Ja, ich hab euch lieb. Und wir nämlich dich. Und das deshalb sowieso. Ist es gut, dass wir den Tag lieber mit Papa verbringen, als Papa nachher ins Krankenhaus. Und wir würden uns ja auch nicht so streiten, oder, Loki? Nö. Also, dann überlassen wir das den Leuten, die das im Film so machen. Und da können wir drüber lachen, aber hier... Und hier die Familie, ne? Hast du gesehen? Sie hat dich angeguckt wie die wollte mich Zornesblitze. Sie wollte dich umbringen, dass du es wagst, das Telefon. Nur weil die selber kein Handy haben und kein Mensch die anrufen will. Ich würde die nicht anrufen, ich meine. Hilfe, Hilfe, Polizei, Polizei. Ja, und da hätte man auch dazwischen gehen können. Und hast du die gesehen? Genau, wie ich es gemacht habe. Ne? Ich habe es gemacht, nachdem ich den Käsekuchen aufgegessen habe. Aber dass ich dann noch dabei telefoniere, das geht gar nicht. Das ist eine Frechheit, genau. Mhm. Und du hättest dir auch was Besseres anziehen können dafür, den Vorfall. Was Strengeres, was oben geschlossen ist am besten. Ja, also die Zielsetzung ist klar. Ich meine, wir wissen alle, dass unsere Vertriebsmitarbeiter hier unterschiedliche Kernkompetenzen bringen und irgendwo muss das ineinander greifen. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Die Hauptsache ist ja immer, dass man gewillt ist, eine einvernehmliche Lösung zu finden und ich glaube, das sind wir. Und wie wir mit dem Thema umgehen, das zeigen wir hier auch schon partnerschaftlich. Vollkommen richtig, ja. Gestern standen wir noch gegeneinander im Ring und heute sitzen wir gemeinsam am Tisch. Mhm. Wohl wahr, wohl wahr. Und Was ist jetzt? Schauen Sie mal. Also man bewertet sowas schnell, aber... Nicht schön. Ja, und das ist aber nicht lustig. Aber hier so direkt vorm Fenster bin ich jetzt etwas. Puh. Ja, ist echt erschreckend, dass das so möglich ist, so in der Öffentlichkeit. Oh ja. Oh, ja. Das geht aber zu weit, oder? Zu weit. In der Belegschaft müsste sich mal jemand bemüßigt fühlen da. Ich geh da mal raus. Ich versuch, ja, haben die wahrscheinlich auch schon gemacht. Ja, das denke ich auch. Ich geh mal raus. Wahrscheinlich kennt man die hier in der Nachbarschaft schon. Ja, diese Übergriffe häufen sich doch in jeder Stadt, ob sie es in München hören oder ich weiß nicht, also... Puh. Ja. Ja, ist man wirklich konsterniert, aber ich... Ja, meine Damen und Herren, guten Tag zusammen. Hallo, Entschuldigung in die Runde. Ich hoffe, Herr Borsig hat Ihnen mitgeteilt, dass ich jetzt direkt vom Flughafen komme. Gut, jetzt bin ich da. Frau Mix? Ja, alles gut. Borsig, hallo, guten Tag. So. Schön, dass Sie da sind. Habe ich was verpasst? Ja, verpasst im wahrsten Sinne des Wortes. Haben Sie nicht eben beim Reinkommen? Das ist ein Mann auf seine Frau ein bisschen handgreiflich geworden. Ein Mann hat eine Frau geschlagen? Mhm. Ah, okay. Ja. Wahrscheinlich ein Beziehungsstreit irgendwie, Das hat sich ja anscheinend schon wieder aufgelöst. Das sind Milieustreitigkeiten. Ich bin gerne in der Gegend, aber es hat in der Tat eine deutliche Zunahme gegeben, so leid mir das tut. Also ich will jetzt keinem was unterstellen. Also ich habe die Vorfälle auch gar nicht mitbekommen, aber ich bin ja überhaupt kein großer Freund davon, dass man immer sofort nach Staat und Polizei schreit. Diese Leute dieser Art müssen einfach lernen, ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Ja, die müssen ihre Erfahrungen natürlich selber machen, aber gewisse Grenzen dürfen ja nicht überschritten werden. Und wenn ich meine Konflikte auf der Straße austrage, dann überschreite ich auch die Persönlichkeitsgrenzen von anderen. Aber die Eigenverantwortung ist halt auch nicht für jeden was, das muss man natürlich eindeutig sagen. Es ist viel Erziehungsfrage und wer diese Erziehung nicht genossen hat, kann sich das auch schwerlich selber erarbeiten. Zumal dann nicht, wenn er keine soziale Rückmeldung mehr bekommt. Und die ist jetzt hier eben auch ausgeblieben. Allerdings, ja. Am Ende reguliert sich alles von selber. Ich kann Ihnen nur beipflichten, also das an die Hand nehmen funktioniert aus meiner Sicht auf lange Sicht nicht. Aber bei uns, meine Herren, ich nehme Sie jetzt an die Hand. Wir müssen ein bisschen auf die Uhr schauen. So, richtig, Frau Max. Unangenehm der Vorfall jetzt auch war, aber die Zeit drängt. Und, Frau Max, kurz sagen, dass wir Sie haben. Zurück zu den Fakten. Richtig. Also, warum sind wir hier? Wir schicken uns seit Monaten gegenseitig Exposés. Wir sind uns, glaube ich, alle absolut einig in dem Punkt, dass es völlig sinnvoll und vor allem zu diesem Zeitpunkt absolut richtig ist, über eine Kooperation unserer Unternehmen nachzudenken. Ebenso über die... Oh Mann, das war echt lecker, ja. Ja, vielen Dank, ey. Ich komme gerade von der Darmspiegelung. Oh, komm, ein Leibchen? Willst du nicht jedes Mal? Ey, ich darf nicht. Willst du mich ärgern oder was? Wenn ich Pech habe, muss ich irgendwie ein- bis zweimal pro Jahr jetzt zur Spiegelung. Kann sein, dass ich einfach zu spät zum Arzt gegangen bin. Also jahrelang, dass ich zu spät einfach. Aber warum? Ja, weil ich wie jeder Idiot bin. Ich kümmere mich erst, wenn das... Was ist das? Warum? Die klopfen sich. Nimm mal auf, nimm mal auf. Der muss die klopfen, der muss die Dinge. Der würde die klopfen. Schau doch mal, was der mit dir macht. Ich war. Hallo. Hallo. Möglich ist. Hey. Achso. Ist echt anders. Ich meine, wir hätten echt was tun können. Ich finde es aber auch schwer zu entscheiden. Also, wer weiß, wer weiß, was die gemacht hat. Vielleicht hat er irgendeinen Grund auszuflippen. Ich weiß auch nicht. Ich meine, aber so auszuflippen. Kann man auch trotzdem hingehen und fragen, was da los ist. Ja, ist doch egal, wer recht hat. Musst du erst mal hingehen und fragen, was los ist. Mann, ey, ich bin. Dann geh doch hinterher. Ich trau mich nicht. Oh, echt? Na, ich habe noch nie jemandem geholfen. Echt? Ich habe noch nie jemandem geholfen. Hast du schon mal jemandem geholfen? Ich nicht. Mach mal noch, na klar machst du das. Ich habe jemandem beim Umzug geholfen. Ich habe jemandem... Ich würde es gern, ich mach's einfach nicht. Du hast noch nie irgendwem geholfen? Das ist doch Quatsch. Nein. Aber du tust ja gerade so, als ob du aus Prinzip ein Arschloch bist. Nein, ich sag nicht, dass ich ein Arschloch bin. Ich bin ganz normal, das ist ja das Schlimme. Das ist die totale Vereinzelung in der Gesellschaft. Du hast echt ein total negatives Menschenbild. Nein, das ist nicht negativ. Das ist realistisch. Ich kenne meine Nachbarn noch nicht mal. Ich könnte die auch mal zum Kaffee einladen oder was. Ich sag dir, wenn ich jetzt wegen dieser Damenscheiße sterben würde in meiner Wohnung, ich könnte 3 Monate lang da drin verwesen, das wird kein Schwein merken. Und zu Recht, weil ich mich total abkapsel. Warum bin ich denn nicht aufgestanden und hab geholfen? Weißt du, es gibt das eine, das ist der Fetischismus der Erwerbsarbeit. Das ist das eine, dass man nur was macht für Geld. Und dann gibt es etwas zum Beispiel zu helfen, wo man nichts bekommt. Und das ich ist eine bin fließende eine, Grenze. Für mich ist, wenn ich ehrlich zu mir bin, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade ehrlich zu dir selbst bist, ist für mich alles, was ich nicht bezahlt kriege, eigentlich weniger wert. Aber du kriegst ja alles bezahlt. Ich krieg nicht alles bezahlt. Natürlich. Wenn ich jetzt jemandem helfen will, was kriegst ich dafür einen Schwachsinn wenn die ganze Zeit? Wenn du freundlich guten Morgen sagst, kriegst du ein freundliches guten Morgen zurück. Hallo, ich rede von Geld, Kohle. Das meine ich doch. Ich sage nicht freundlich guten Morgen. Okay. Wenn es mir in der Kasse nicht schnell genug geht, dann bin ich genervt. Mir ist die Kassiererin doch scheißegal. Ich finde, du bist echt ein netter Kerl. Du siehst dich so dunkel und so. Ich sehe das nicht dunkel. Sag mal, was machst du dir denn vor? Schmeißt du Trips ein oder wie rosa-rot alles? Geh doch mal in den Supermarkt. Guck dir die Schlangen, guck dir die Gesichter mal an. Wer lächelt denn da die Kassiererin an? In welcher Welt lebst du denn? Du, als wir uns vorhin getroffen haben, hast du gesagt, hallo, wie geht's dir? Bist du eine Kassiererin? Man kann gar nicht uneigennützig handeln. Das geht gar nicht. Das ist es. Ich habe vielleicht auch ein Interesse, ein eigennütziges Interesse an unserer Freundschaft. Siehst du. Dadurch, dass ich also nämlich nicht 3 Monate allein verwese in meiner Wohnung, sondern dass du vielleicht mal vorbeikommst nach 2 Monaten. So funktioniert das. So funktioniert aber an der Kassiererin habe ich ja überhaupt kein Interesse. Deswegen grüße ich die auch nicht freundlich. Aber ich sollte es eigentlich tun, damit ich die Welt nicht noch weiter vergifte. Mhm. Überall wird Gift reingepumpt und ich bin genauso. Und daran geht die Welt kaputt. Das ist wenn du als Giftspritze durch die Gegend läufst, niemand freundlich grüßt, dich verhältst wie ein Arschloch, was passiert mit dir? Natürlich wirst du irgendwann so grießcremig, dass es dir schlecht geht. Wenn du die ganze Welt als Scheiße erlebst, dann hast du natürlich den ganzen Tag auch Dünnschiss. Ja, also ich bin der Letzte, der dir widerspricht. Ich habe Blut in der Scheiße. Also Leben, Scheiße, Stuhl, Blut. Nein, das ist doch eine ganz logische Verbindung. Was macht ihr als nächstes im Museum? Die Looking for Mushrooms macht die Barbara Engelbach. Da geht es um San Francisco, 50er, 60er Jahre. Und da gibt es so ein Psychedelic neben Black Panther. Interessant, mit einigen... Oh. Scheiße. Die klopfen sich. Ja, und das ist aber nicht lustig. Hört auf. Boah, das ist aber irgendwie schwer aufgestaut da. Da ruft jemand schon die Polizei. Nur das nützt auch nichts. Wollen wir so nicht besser. Ja. Aber irgendwie trotzdem wie schlechtes Kino. Bitte? Irgendwie ja, wie schlechtes Kino. Sozusagen das rezessive Moment. Hoffentlich ist denen nichts passiert. Ja. Die Verletzungen sind so groß. Also vorher schon. Da ist denen was passiert. Aber uns ist auch was passiert. Wir können uns dem ja auch nicht entziehen. Weil ich glaube, die sind sich ja gar nicht bewusst, dass sie hier eine Bühne haben und wir das alles erleben müssen. Und wenn du da jetzt intervenierst... Ach scheiße, hätten wir vielleicht doch machen sollen. Ja, das sagt man immer danach. Ja, wenn man macht das, was man dann immer macht, man zaudert, zögert, sitzt es aus. Und eigentlich, das mache ich ja auch im Theater jeden Tag. Jeden Tag wollen die 40 Entscheidungen von mir und bei 35 sage ich, och, nö, ich weiß nicht. Hm. Ja. Also das Zögern als Möglichkeit des Tuns spielt auch eine große Rolle. Nur, die beiden haben ja weder gezögert noch gezaudert. Stimmt, aber wir. Ja. Ja, aber man will ja auch nicht bevormunden. Klar. Ich meine, das, was wir da gerade da erleben mussten, könnte man ja auch irgendwie positiv darstellen, indem man sagt, also ich meine, es gibt ja Gesellschaften, wo also alle, denen es dreckig geht, die werden weggeschlossen und du kriegst es gar nicht mit. Also das ist ein bisschen zynisch. Ich meine, es ist natürlich besser, dass es sozusagen offen ausgetragen wird, als dass es irgendwie überhaupt nicht stattfinden, indem es weggeschlossen ist, in der Psychiatrie oder was? War das, was jetzt gerade war? Also eigentlich hat man ja auch ein Bedürfnis, das wegzusperren, man möchte es ja nicht sehen. Also vielleicht auch, weil man selber auch nicht so wahnsinnig weit davon entfernt ist. Ja. Also ich habe das ja mal in Rumänien erlebt, bei einer Exkursion mit Studenten. Das fand ich unglaublich. Da waren Zigeuner, die haben ihre Kleinkinder geschlagen und die Touristen geben Geld, damit sie nicht mehr die Kinder schlagen. Und dann gehen sie zum nächsten Tisch und machen das auch. Ja? Und das fand ich natürlich irgendwo extrem, extrem, auch interessant. Ja? Also für die Kinder, die sind dann schon mit 2 oder 3 Jahren irgendwie im Berufsleben und die kriegen dann also Ohrfeigen geknallt, aber wissen, das ist überhaupt nicht persönlich gemeint. Und es ist unerträglich. Es missbraucht natürlich auf eine ziemlich extreme Weise sozusagen unsere Moralvorstellung. Du siehst ein bisschen müde aus, finde ich. Ist das jetzt ein Defizit, oder? Was heißt ein Defizit? Der Lack ist ab. Ich find's gar nicht lustig. Ach komm, soll ich nicht sagen. Nee, ich find's wirklich nicht lustig. Du bist auch nicht jünger, das ist doch normal. Früher meintest du es aber, ich bin der Wertvollste, ich bin der Tollste, ich bin der Talentierteste und jetzt plötzlich bin ich dann. Der Lack ist ab und. Naja, Lack drauf, oder wie? Ja. Na, ich meine, aber ich habe noch nie zu dir sowas gesagt. Du wirst erwachsen, kann man auch sagen. Mir gefällt dein Lachen nicht. Du bist irgendwie verkommen mittlerweile. Ich müsste kurz auf Toilette. Wieso willst du denn jetzt auf Toilette? Ich würde jetzt wirklich gerne auf Toilette. Hör auf, Steffen. Du weißt ganz genau, dass du nicht auf Toilette musst. Doch, ich muss jetzt auf die Toilette. Du musst jetzt nicht auf die Toilette. Du bleibst jetzt hier sitzen. Du kannst gleich irgendwann, du kannst jederzeit auf Toilette gehen. Okay, du hast recht. Du musst dich nicht mit mir treffen, du kannst sofort nach Hause gehen. Wirklich, das ist überhaupt kein Problem. Ich will, okay? Häng mir nicht dein Leben an. Ich hab's mir nicht ausgesucht. Okay? Ich hab's mir nicht ausgesucht, Stefan. Ja? Ich war 12 Jahre alt, keine Ahnung, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber immer, wenn ich diese Bilder mir durch, also anschaue, dann sehe ich immer dich. Wie mein Vater, du bist immer dabei, auf jedem Bild bist du dabei. Dein Vater ist mein bester Freund, das ist doch völlig normal. Immer hast du mich am Arm gehabt, so. Du hast mit mir gespielt, du hast mir Bücher vorgelesen. Was war's gewesen mit 12 Jahren? Spaß? Begierde, was war das? Das musst du doch wissen, da kannst du dich doch sicher auch daran erinnern. Stefan, ich hab nicht gesagt, du das und das. Ich habe das auch nicht gesagt. Du hast es aber gemacht. Du auch. Ich konnte nichts machen. Natürlich klein war. Nein, als ich auch in der Zeit, wo ich klein war, da hast du. Was denn jetzt noch? Die streiten sich ziemlich heftig. Hallo. Hallo. Hey. Boah, jetzt hat der jemand. Das ist normal. Ganz ruhig. Okay, okay. Hier muss doch einer im Hause sein, der etwas zu sagen hat und zu bestimmen hat. Das kann man doch nicht mit ansehen. Wie gesagt, das wird sich schon drum gekümmert. Haben Sie denn die Polizei gerufen? Sehen Sie, der Herr macht euch auch schon drauf aufmerksam, dass es so nicht geht. Sollen wir uns drum kümmern? Ist ja gut, bleiben Sie sitzen. Brauchen Sie noch was? Nein, danke. Also das ist das Letzte, wirklich. Das Letzte. Entschuldigen Sie, das wäre nochmal stören. Wir haben keinen Zucker. Bring der Dame mal Zucker. Okay. Könnten Sie. Dankeschön. Dankeschön. Keine Ursache. Wir haben einen sehr, sehr netten Sohn. Nicht? So höflich, nett, gut erzogen. Oh, ich weiß nicht. Ganz der Papa. Und Vorsicht, es ist heiß. Oh. Ja, die Beutel sind noch drin. Der Tee ist bitter. Hast du den, die Beutel zu lange drinnen gelassen? Ne? Ja, also ich bei mir und du bei dir. Mhm. Ja? Du. Streiten sich darum, ne? Das ist ja immer. Das. Der muss sie kennen. Der, muss die, der würde die doch nicht so anpacken, wenn er sie nicht kennt. Hans, ja? Hallo. Hallo. Bitte schön. Haben Sie das nicht gesehen da draußen, was da vor sich geht? Da muss man doch irgendetwas unternehmen. Kümmert sich bereits jemand darum? Ja, wer ist denn jemand? Hier muss doch einmal im Hause sein, der etwas zu sagen hat und zu bestimmen hat. Das kann man doch nicht mit ansehen. Wie gesagt, es wird sich schon drum gekümmert. Haben Sie denn die Polizei gerufen? Sehen Sie, der Herr macht das auch schon drauf aufmerksam, dass es so nicht geht. Sollen wir uns drum kümmern? Ist ja gut, bleiben Sie sitzen. Brauchen Sie noch was? Nein, danke. Also das reicht mir. So. Also das Zucker ist auch keiner da. Entschuldigen Sie, das wäre nochmal stören. Wir haben keinen Zucker. Könnten Sie. Danke, das ist reizend. Dankeschön. Dankeschön. Kein Problem. So ein netter Junge. Nicht und freundlich. Ja, nette Leute eigentlich. Ja. Und sehr sympathisch. Ne? Ja. Wie hießen denn die, die über uns gewohnt haben? Da war das doch auch so, immer diese Schlägereien. Wie hießen die denn? Siebert. Siebert, ja. Weißt du, die Frau, die hatte so oftmals, sah die aus, so mitgenommen. So. Ach, ich weiß noch gut, wie die runterkam, dann mit ihrem Wäschekorb, sich dann weggedreht hat, damit man das blaue Auge nicht sieht. Ja, das war ihr unangenehm. Ja. Sie hat es zwar abgestritten, aber ich habe ihr das nie geglaubt. Nicht? Und der Mann war mir nachher auch unheimlich. Erst nicht, der war sehr, sehr freundlich. Aber nachher, wie ich die Frau gesehen habe und die Kinder mitunter, nicht, die auch so... Ja, weißt du, es gibt Menschen, die können sich eben so verstellen. Ne? Ich mochte mit ihm nicht zusammen einsteigen im Fahrstuhl. Ich bin meistens dann vorbeigegangen und habe gewartet, bis er oben war. Du hast nie wieder was gehört, nicht? Das passiert ja so vieles im Haus, nicht? Man geht darüber hinweg, man will es nicht wissen. Und dann passieren nachher schreckliche Dinge. Das siehst du ja in der U-Bahn, wenn da was ist. Das sind auf einmal alle Mucksmäuschenstille, keiner traut sich etwas sagen. Na? Genauso, wenn ein Verkehrsunfall passiert. Doch, da sind immer genügend da, die gucken. Ja, die gucken, aber nicht die helfen, im Gegenteil. Nicht? Sie blockieren noch alles, dass Sanitäter oder Polizei nicht durchkommt. So sieht das aus. Ja, man ist sich so selbst überlassen. Ich weiß es nicht. Was machen wir denn noch? Also ich würde sagen, um die Füße zu vertreten, wir laufen über den Park nach Hause. Ne? Das Wetter ist ja noch schön. Und was machen wir heute Abend? Dann müssen wir mal gucken, was es im Fernsehen gibt. Ne? Fernsehen. Immer Fernsehen. Das ermüdet so. Vielleicht auch ein schönes Hörspiel. Das ist aber jetzt so selten. Das ist schade drum. Ja. Ruhe 1. Ein Hörspiel von Paul Plamper. Mit Angelika Sauter und Günther Gerstner, Irm Herrmann und Christine König, Hanka Barelkowski, Aische Gülfar, Antonio Ciervo und Tim Höller, Margarita Broich, Juli Gissler und Ute Kirch-Helle, Caroline Peters und Bastian Pastewka, Gisa Holzhausen und Christian Wandinger, Judith Engel, Matthias Matschke und Franz Borch-Wuttke, Sabine Mix, Oliver Borges, Holger Schulz und Sebastian Altshut, Fabian Hinrichs und Andreas Schmidt, Kaspar König und Matthias Lilienthal, Mehmet Kütschek und Martin Wuttke, Gisela Ort und Hans Klump sowie Ari Schwantes. Team: Paul Plamper, Evi Wiedemann, Janina Druschki, Nils Kaczirek, Roman Fehlken, Paul Wuttke, Julia Friedrich und Martina Müller-Wallraff. Eine Koproduktion von Westdeutschem Rundfunk und Museum Ludwig 2008.